WDR 3 Hörspiel. Was immer wir zu wissen glaubten über Musiker, es ist viel schlimmer. Was das Leben ausmacht, wenn man die Abende und Wochenenden bei Gigs verbringt oder Mucken, das hat Heinz Strunks Roman »Fleisch ist mein Gemüse« offenbart, mit autobiografischen Elementen aus einer Jugend im flachen Norden Deutschlands. Akne, Triebstau, Alkohol lässt sich zusammenfassen, was Heinz Strunk in der Tanzkapelle »Die Tiffanys« erlebt hat in den 80ern. Und natürlich Fleisch, denn Essen ist umsonst für Musiker beim Mucken. Alles andere kostet. Das erzählt das Hörspiel »Fleisch ist mein Gemüse«. Ich hatte Mutter versprochen, endlich unseren winzigen Rasen zu mähen, und nun mühte ich mich an diesem brütend heißen Augustnachmittag 1985 mit den Kanten ab. Zwei linke Hände und lauter Daumen, sagte mein verstorbener Großvater immer. Noch zu Lebzeiten pflegte er jede handwerkliche Eigeninitiative seines Enkels zu ersticken. Das Blut schoss mir in jeden einzelnen meiner Pickel. Ich war 23 Jahre alt und litt seit nunmehr 11 Jahren an Acne conglobata, der schlimmsten Form dieser elenden Hautkrankheit, die unbehandelt auch niemals besser wird. Wie eine unbekannte Weltraumkrankheit. Pustel mit oder ohne Eiterhaube, Mitesser und tief in der Haut verankerte Flechten bedecken Gesicht, Nacken, Rücken und Schulter. Im Sommer sah es immer besonders schlimm aus, da ich mich vor Scham schon seit Jahren nicht mehr der Sonne ausgesetzt hatte und komplett ausgeblichen war. Nach einer erfolglosen Endlosschleife im therapeutischen Bermuda-Dreieck, Vitamin A-Säure, Breitband, Antibiotika und Eigenblutbehandlung, hatte ich die Akne als Schicksal angenommen und wartete einfach mal so ab. Fleisch ist mein Gemüse. Eine Landjugend mit Musik von Heinz Strunk. Kurze Frage, kurze Antwort. Ich habe eine Anfrage fürs übernächste Wochenende. Hast du da Zeit? Weiß nicht genau. Worum geht's denn überhaupt? Na, eine Tanzband aus Lüneburg. Die brauchen noch einen fünften Mann. Der Typ heißt Gurki, ruf den nochmal an. Es gibt Orte, die sollte man früh verlassen, wenn man noch etwas vorhat im Leben. Der Hamburger Stadtteil Harburg gehört dazu. Er liegt am falschen, am südlichen Ufer der Elbe. Das schöne, große, eigentliche Hamburg ist auf der anderen Seite. Harburg ist der langweiligste Ort der Welt. Aber das ist ja auch schon wieder Quatsch, denn die Kassler oder die Ulmer beanspruchen das zu Recht auch für ihre Städte. Die Phoenix-Gummiwerke, die sind in Harburg. Tja, weltberühmt geworden ist Harburg durch die Terroranschläge des 11. September. Aber selbst diesen Ruhm musste es abtreten, denn bald hieß es vereinfachend nur noch: Die Terroristen haben ihre Anschläge von Hamburg aus geplant. Heinz! Zusammen mit meiner Mutter bewohnte ich hier ein nur 60 Quadratmeter großes Reihenhaus. Straßen, Gärten, Häuser, ja selbst Bäume, Pflanzen und Haustiere wirken in unserer Siedlung eine Nummer kleiner als anderswo. Heinz, komm doch mal. Meine Situation war ausgesprochen verfahren. Nachdem ich bei der Bundeswehr nach nur einem Monat ausrangiert worden war, endogene Depression. Für alle Zeiten dienstuntauglich. Lebte ich von Sozialhilfe, mähte den Rasen und hing rum. Ich würde wahrscheinlich ewig hier wohnen bleiben, oben im ausgebauten Dachboden des Zwergenhauses, wo der Regen so gemütlich aufs Dach prasselte. Hilflos wie eine Schildkröte, die man auf den Rücken gedreht hat. Musikhaus da Capo, Beckmann, guten Tag. Hallo, Heinz Strunk hier, ich rufe an wegen der Mucke. Ich würde gern Gurki sprechen. Am Apparat. Ach so, ich habe die Nummer von Jörg vom Ohrenschmaus. Ah, schön, dass du anrufst. Also, es geht um Schützenfest in Moorwerder. Die wollen da dieses Jahr fünf Mann haben, am liebsten mit Saxophon. Ich spiele auf Flöte. Super, der Mann ist gut, das höre ich schon. Ja, hoffentlich. Und Sonnabend und Sonntag, geht das bei dir? Da ist gerade was ausgefallen und jetzt kann ich wieder, log ich. Alles klärchen. Sonnabend sind 7 Stunden von 8 bis 3 und sonntags nochmal 5 Stunden von 8 bis 1. Normal. Kennst du dich aus? Hast schon mal Tanzmusik gemacht? Die Frage konnte ich bejahen. Ich hatte meine ersten Erfahrungen schon mit 19 in der Kapelle Holunder gesammelt. Holunder, Holunder, die Welt wird immer runder. Wegen irgendwelcher Zwistigkeiten löste sich die Band ein Jahr später auf und Heinz blieb erstmal ohne weitere Engagements. Ja, ich habe bereits in 3 Tanzbands gespielt. Log ich. Klingt doch gut. Wir probieren das einfach mal aus. Gib für beide Tage 600. Ist das in Ordnung für dich? Meine Güte, 600 Mark, ein Geldregen. Ja, ist okay. Wenn du eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein weißes Hemd mit Stehkragen mitbringen könntest, wäre gut. Sakko und Fliege kriegst du von uns. Also dann, bis Samstag. Frisch rasiert und gut gelaunt. Ja, logisch. Tschüss. Ich bin verliebt in die Liebe. La la la la la la la. Erzähl doch mal von der endogenen Depression. Tja, tatsächlich litt ich bereits seit längerem unter Angst- und Panikzuständen. Ausgelöst durch ein unausgegorenes Drogenexperiment mit 18. Weil ich nie stoned wurde, löste ich schließlich eine große Portion Hasch in einer noch größeren Portion starken Bohnenkaffees auf und quälte mir die abscheuliche Plörre rein. Nach ungefähr einer Stunde setzte schlagartig die Wirkung ein. Herzklopfen, Brustschmerz, Schwindel und Erstickungsanfälle. Die typischen körperlichen Symptome einer Angstpsychose. Viel schlimmer jedoch waren die sekundären Folgen. Todesängste, Furcht vor Kontrollverlust und das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Daher meine Empfehlung. Hasch und Bohnenkaffee sollten unbedingt getrennt genossen werden. Das ist okay, hey, für mich. Heinz, was soll denn jetzt mit uns werden? Auch meine Mutter schlug sich seit längerem schon mit einer schweren seelischen Erkrankung herum. Bei dieser sogenannten schizoaffektiven Psychose wechseln sich manische mit depressiven Phasen ab. Hatte die manische Phase ihren Höhepunkt erreicht, schlief Mutter tagelang nicht mehr, litt unter starken halluzinatorischen Wahnerlebnissen, psychomotorischen und kognitiven Störungen. In diesem sich exponentiell beschleunigenden Irrsinn brannte sie wie eine Supernova, um endlich im unendlich verdichteten Loch der Depression zu implodieren. Die Psychose war inzwischen unheilbar. Obwohl das natürlich niemand zugeben wollte. Ach Gott, und jetzt ich. Alles erblich. Vom Vater die Akne. Von der Mutter das Verrückte. Hallo, ich bin der Gucki. Willkommen bei Tiffany's. Und das ist Norbert. Jens. Thorsten. Hast du ein bestimmtes Stück? Nö, mach mal ruhig, wie ihr immer macht. Okay, dann Hello Dolly. Thorsten, zähl an. Schon nach wenigen Takten war mir klar, was die Stunde geschlagen hatte. Gorki musste sich enorm konzentrieren, die Melodie einigermaßen fehlerfrei zu spielen. Außerdem hatte er überhaupt kein Rhythmusgefühl. Norberts Bass und Thorstens Schlagzeug rumpelten, ohne Bezug aufeinander zu nehmen, unbeholfen vor sich hin. Dabei guckten sich die ganze Zeit angestrengt an und taten so, als ob es grooven würde. Jens hatte bei seinem Korg Polysix Synthesizer einen ganz abscheulich schrillen Streichersound eingestellt und griff mit seinen zu kurzen Fingern ständig daneben. Klöter, Klöter, Klöter, Schrammel, Schrammel, Schrammel, Matsch, Matsch, Matsch. Super Sax-Solo. Ich fand die Flöte aber auch gut, fast noch besser. Du hängst dich echt rein. Tiffany's begeistert. Zu Recht. Schließlich hatte Heinz entscheidende Teile seiner Jugend dem Erlernen von Blasinstrumenten geopfert. Während sich meine Schulkameraden mit Alkoholexperimenten, Fußball und Heavy Petting die Zeit vertrieben, hatte ich in den Räumen des Seniorentreffpunkts Haber-Grönneburg 3 Stunden täglich Querflöte und Saxophon geübt. Mindestens. Manchmal auch 4 oder 5. Alles, um jetzt mit Tiffany's beim Schützenfest in Moorwerda zu spielen. Sag mal, Klaus und Klaus, die habt ihr ja wohl drauf. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Beckmann. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Aha, der schwitzende Teigbrocken, der vor der Bühne stand, war der neue Schützenkönig. Sie meinen doch bestimmt an der Nordseeküste. Aber natürlich haben wir das drauf. Ja, ja, dann ist ja alles klar. Und nicht so laut. Einmarsch ist um 8:30 und ihr spielt erstmal auf jeden Fall nur 2 Tänze, damit alle rumkommen. Alles klärchen. Dann erstmal ein Bierchen. Endlich. Ich hatte schon befürchtet, bei Tiffany's herrsche Alkoholverbot. Wirt, machst du mal 5 Stützbier fertig? Stützbier? Thorsten schien sich auszukennen mit Trinkerhumor. Wenn der Abend so läuft wie der Soundcheck, dann mache ich mir keine Sorgen. Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Auf geht's, meine Herren. Ab hinter die Bühne zum Umziehen. Unsere deformierten Körper. Gurki, mit dem akkurat getrimmten Riesenschnauzer im Gesicht, war ein typischer Leptosom mit dünnen Ärmchen und Beinchen und Autofahrerbäuchlein. Norbert, jugendlich straffe, leicht gebräunte Haut, jedoch als schweres Handicap ausladendes Becken. Jens, untersetzt, feist, vierschrötig. Thorsten, Pykniker wie aus dem Lehrbuch. Und du? Ich? Weiß wie eine Wand. Komplett zugepickelt, wenige unsymmetrische Haarinseln. Ansatz zur männlichen Fettbrust, den sogenannten Herrentitten. Trotz Normalgewichts irgendwie schwabbelig. Dafür rosa Glitzerjackets mit abgestimmter Fliege. Wir lassen demnächst neue schneidern. Auch in rosa? Ja, sicher, das muss doch zum Gesamtbild passen. Zur Paulchen-Panther-Figur auf der Jalousie im Bühnenhintergrund. Ach so, ja. Das Paulchen-Panther-Thema ist auch unsere Pausenmelodie. Aber nur der erste Teil. Da-dap, da-dap, da-dap, da-dap, da-dap. Und dann Abschlag in E. Auf geht's! Singen ein Klagelied, weil sie nicht mit dem Schwanz reden kann, zum Schied. Die Schafe, sie blöken wie blöd auf dem Deich, und mit schwarz-grünen Kugeln garnieren sie ihn reich. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. Ja, wir Freunde, und jetzt dem neuen Schützenkönig ein dreifaches Gut, Gut, Gut. Sieg heil. Ja, liebe Freunde, und jetzt Hello Dolly aus dem Musical Hello Dolly. Good time is better time. Hä? Die Musik. Ja, genau. Ja, ja. Die Musik. Ja. Viel Afrika und wenig Bavaria. Wir spielten zum 6. Mal an der Nordseeküste und der Korn wurde direkt aus der Flasche getrunken. Und jetzt dem neuen Schützenkönig ein dreifaches Gut, Gut, Gut. Kommen Sie gut nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und denken Sie dran, auch Taxis sind Autos. Haha. Haha. Das war ja wohl echt spitzenmäßig. Er meinte mich. Ja, findest du? Mir hat's auch Spaß gemacht. Ich habe in diesem Jahr noch ein paar Fünf-Mann-Mucken. Also wenn du Zeit und Lust hast. Ich hatte den Job. Konnte mich nun offenbar als reguläres Mitglied bei Tiffany's betrachten. Und das blieb die nächsten 12 Jahre so. Heinz, Heinz. Heinz! Mit Mutter ging es rapide bergab. Sie aß und trank kaum noch etwas und glich immer mehr einem verschrumpelten Vogel, den seine Eltern aus dem Nest gepickt hatten. Sie wollte sich zu Tode hungern. Schließlich ertrug sie es nicht mehr und sprang aus dem Fenster. Doch die Erlösung blieb meiner Vogelmutter verwehrt. Nun würde sie für lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen, anschließend Reha-Klinik und dann... Mann, diese Biester, nicht auszuhalten. Norbert und mich verband die Solidarität der Underdogs. Weiber... Biester. Biester waren leider totale Fehlanzeige, denn Tanzmugger bewegten sich mit ihrem Sozialprestige ungefähr auf dem Niveau von Aushilfskellnern. Hinzu kam, dass wir nicht im Entferntesten attraktiv waren. Wir sprachen sehr viel über das große 1x1 der Wick-Strategien. Vielleicht... könnte man sich ja auch triebhemmende Mittel verschreiben lassen. Um der entsetzlichen Gewaltherrschaft des Sexus wenigstens zeitweise zu entrinnen. Ja! Weiß nicht. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber was meinst du, sollte man mehrmals täglich abmelken oder nur einmal die Woche? Was ist wohl besser? Von den Futtertrögen des Lebens, unüberbrückbar weit entfernt, starrten wir die Mädchen heimlich auf den Po oder sonst wohin. Große Starrer waren wir. Aufrechterhalten von der unbestimmten Hoffnung, eines Tages auch an der Reihe zu sein. Bis dahin heißt es ausharren und regelmäßig entsaften. Immer noch besser als wie Gurki zu enden. So, zwei Säckchen. Prost. Danke, Prost. Das ist aber eine schöne Veranstaltung, ne? Ja, finde ich auch. Und? Was machst du so? Ich wohne mit meiner Schwester zusammen in Klecken. Ah, mit deiner Schwester. Ich fahre oft durch Klecken durch. Ach so. Der Sekt ist schön trocken. Vom Halbtrockenen kriegt man am nächsten Tag immer so einen Schädel. Ich mag's eigentlich ganz gern, wenn der Sekt schön süß ist. Ach so. Wo wohnst du denn? In Lüneburg. Das ist im Sommer sehr schön. Was man hat, das hat man. Wie meinst du das? Die Hauptsache ist doch immer noch, dass man sich wohlfühlt. Und? Bist du viel unterwegs? Immer gut zu tun. Dann nützt ja nix. Ich muss abliefern, du musst abliefern, alle müssen abliefern. Manchmal ist das schön, manchmal ist das nicht so schön. Am Ende fragt man dich doch nur, ob du geil abgeliefert hast. Ja. Ich gehe dann mal wieder zu meiner Schwester. Ach so. Dann können wir nachher ja noch mal was trinken. Wir sehen einfach mal. Ja, schön. Sehr schön. Also, bis später. Ja. Genau. Nach jeder Mucke mussten wir selbst die Anlage abbauen. Die Kabel starrten vor Dreck und waren mit Bier, Essensresten und toten Insekten verklebt. Nachdem wir in Winsen bei Norberts Eltern wieder ausgeladen hatten, Winsen ist eingebunden in die Landschaft der Kontraste zwischen Marsch und Heide, wurde der Feierabend offiziell durch das Spiegeleierbraten eingeleitet. Für mich drei. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt? So eine Spatzenportion. Für mich acht. Ah, endlich. Besser als die geplatzten Wiener, die uns in Morwerda vorgeworfen haben. Die hatten ihre Gourmet-Semmeln und wir mussten Luftpumpen fressen. Jungs, schöne Mucke, schöne Kohle. Jens war ein großer Pfeifer. Seinen schmalen Lippen entfloss ein steter Strom unbekannter Melodien. Er hatte sich pfeifmäßig freigeschwommen und fühlte sich schon längst nicht mehr dem starren Korsett von Takt und Tonart unterworfen. In jeder Lebenslage quoll ein diffuses Geflöte aus ihm. Der Mensch ist schließlich auch mal aus Eiern entstanden. Vor vielen tausend Jahren. Eine Eiergeburt. Aha. Aha. Eier sind nach Fleisch das wichtigste Nahrungsmittel. Obst zum Beispiel ist ein Nahrungsmittel für Bewohner tropischer und subtropischer Regionen. Aber nichts für die norddeutsche Tiefebene. Mit Obst und Gemüse immer schön sparsam umgehen. Von Jens konnte Heinz viel lernen. Das Gemüse dient lediglich der farbenfrohen Auflockerung. Eine schöne heiße Suppe vorweg mit Klößen ist allemal besser als sein Vater Salat. Und weichgekochte Eier auf jeden Fall schmackhafter als sein Müsli. Am Heiligen Sonntag traf ich mich bevorzugt mit ihm und Norbert bei meinem Stammgriechen in Harburg. Andere bereisten die Welt, wir gingen eben zu Schorsch, der eigentlich Jorjus hieß. Da erlebt man schließlich auch was. Alles eine Sache der Ernährung. Der Mensch ist kein Beilagenesser. Ein richtiges Essen besteht aus Fleisch. Fleisch und Fleisch. Hier, Junkens. Da ist es. Euer Souvlaki. Fleisch ist mein Gemüse. Junkens, Wir haben jetzt auch einen Spielautomaten. Drüben am Tresen. Ganz fein. Ein Merkur Disc 2. Ach nee. Scheißteil, Dreckskiste, Kackautomat. Der Fickteste macht nichts von allein. Blöde Sau. Dich melke ich heute noch ab. Abmelken? Unser sonst stets gut gelaunter Kollege verlor zusehends die Kontrolle über sich und sein Vokabular. Norbert versuchte, den entfesselten Blondschopf zur Vernunft zu bringen. Hör auf, das bringt doch nichts. Hinterher ärgerst du dich nur. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Du weißt doch noch nicht mal, wie die Dinger funktionieren. Hast du denn schon was gewonnen? Sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Die Sau macht überhaupt nichts. Der schmeißt einfach nicht. Er hatte bereits eine persönliche Beziehung zu dem Automaten aufgebaut. Das dumme Dreckschuh muss doch bald mal kommen. Ich habe jetzt schon 120 Eier hier stecken. Nichts. Das ist ja wohl nicht dein Ernst mit dem Scheißding hier. Mal hast du Glück, mal Pech. Steckst du nicht drin, musst du einfach laufen lassen. Am nächsten Tag... Sag mal, hast du Bock heute nochmal zu Schorsch? Ich gebe einen aus. Es wurde ein guter Abend. Ich schaffte 40 Sonderspiele. Von da an erhöhten wir unsere Schorsch-Frequenz auf zweimal die Woche. Wir setzten uns immer sofort an den Tresen und fütterten abwechselnd den Automaten. Geredet wurde nur das Allernötigste. Sie waren Männer, die es einfach taten. Im Durchschnitt verloren wir jeder ungefähr 50 Mark pro Abend plus Zeche. Da wusste man auf einmal, wofür man jedes Wochenende zum Mucken loszog. Hello, Mary Lou. Sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick sind deine Schuhe. Und du, Mary Lou, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Oh yeah. Und so ging es weiter. Sag mal, Heinz, hast du schon mal was von Ahrens gehört? Nee, was ist das? Das ist eine Spielhalle im Phoenixviertel. Die hat eine Nachtlizenz, da kannst du 24 Stunden am Tag daddeln. Und irgendwann, als selbst Jens das Spielen aufgegeben hatte, kam Glaves Spielhalle. Es war Liebe auf den ersten Blick, dass mindestens ein Drittel meiner Gagen in den metallenen Bäuchen meiner neuen Freunde landete, störte mich nicht im geringsten. Andere gingen essen, fuhren ständig in Urlaub oder kauften sich alle zwei Jahre einen Neuwagen. Ich spielte eben. Was für ein Leben. Mucken, Mutter besuchen. In der Reha in Bad Bevensen. Schorsch, Spielhalle, Fernsehen, Melken. Weiber, Fehlanzeige. Urlaub, Disco, Fehlanzeige, Fehlanzeige. Alle anderen ja, Heinz nein. Meine einzigen Leidenschaften, neben der Daddelei, waren Starkbier und Zigaretten. Und die Musik. Naja. Ich hatte mir von den Holunder-Ersparnissen ein kleines Tonstudio angeschafft, in dem ich Tage und Nächte lang Playbacks ohne klaren Verwendungszweck zusammenschraubte. Playbacks schrauben, trinken, mucken, melken, Mutter. Heinz, ich wollte dich umbringen. Ich bin eine Mörderin. Ach was, das war doch schwierig damals mit meinem Vater und mit Opa, das kann man doch verstehen. Habe ich dir das jemals vorgeworfen? Heinz' Vater war mit einer anderen Frau verheiratet gewesen und hatte bereits 5 eheliche Kinder. Für ihn kam es nicht in Frage, seine Familie zu verlassen. Meine Mutter zog wieder zu ihren Eltern. Schrecklich. Schwanger von einem verheirateten Mann. Damals, 1962, ein Drama. Jetzt werde ich dafür bestraft. Bin ich überhaupt noch am Leben? Komm, sag die Wahrheit. Wir sind schon in der Hölle. Was soll ich denn machen? Ich soll geschlachtet werden. Ich werde nachher geschlachtet und habe es verdient, denn ich bin eine Mörderin. Sie saß den ganzen Tag auf einem Stuhl und schaute ins Leere. Länger als eine Stunde hielt ich es meist nicht aus. Kommst du nächste Woche wieder? Ja, natürlich komme ich nächste Woche wieder. Ich bin keine gute Mutter. Hast du mich trotzdem lieb? Ja, das weißt du doch. Nun red dir nichts ein, natürlich bist du eine gute Mutter. Thank you. wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Beckmann. Wie geht es Ihnen? Walter, ich bin der erste Vorsitzende. Sie sind sicher die Tiffanys. Ja, aber nicht die Tiffanys, einfach nur Tiffanys. Ja, ja. Ich hoffe, Sie enttäuschen uns nicht. Spielbeginn 8 Uhr. Auf jeden Fall nur 2 Tänze am Anfang. Und nicht so laut! Landgasthof Peters in Klein-Alsdorf. Das einzige Haus im Umkreis von mehreren hundert Metern. Verlorener konnte ein Haus gar nicht liegen. Hier war der Hund begraben. Ich habe den Ort Klein-Alsdorf in 12 Jahren nie zu Gesicht bekommen. Take it easy, altes Haus, mach dir nichts draus und schlaf dich erstmal richtig aus. Bleib zu Haus. Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus. Take it easy, altes Haus, wenn morgens länger schlägt, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an, dann bleibst du länger dran. Dann bleibst du länger dran. Swing time is good time. Good time is better time. Und so fort. Gegen 0.30 Uhr dann das Oldie-Medley. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Yesterday man, yummy, yummy, yummy, I got love in my tummy. Haha, said the clown. Ein Stück schlimmer als das nächste. Und dann kam das abscheulichste Lied der Welt. Verdammt lang her. Von den humorlosen Mundart-Hippies aus Köln. Die stiernackigen Jungbauern reckten die Fäuste in die Luft und sangen den einfachen Refrain mit. Was auf ihre Mühlen, alles verdammt lang her. Früher stand der Weihnachtsbaum noch in der Mitte. Und denk dran, Taxis sind auch Autos. Gegen 5 war dann endlich Schluss und Gurgi ging die Abrechnung machen. Sehr wichtig, er war der Chef. Veranstalter brauchen Orientierung. Ob Brautvater, Schützenkönig oder erster Dorfjugendlicher. Eine Tanzband ist für sie ein hierarchisches Gefüge, in dem nur einer das Sagen hat. Man stelle sich vor... Wer ist denn hier der Chef? Es gibt bei uns keinen Chef. Wir verstehen uns als sozialistisches Kollektiv und rechnen im Rotationsprinzip ab. Als schwule Terroristen wären wir des Saals verwiesen oder gleich per Genickschuss getötet worden. Dutz! Schuss! Dutz! Schuss! Dutz! Schuss! Mutter war so weit wiederhergestellt, dass sie endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. In das Zwergenhaus der 1000 Stufen? Wie sollte das gehen? Sie konnte doch selbst mit ihrem Gehwagen nur noch ganz kurze Wege zurücklegen. Wir könnten einen Treppenlift einbauen lassen. Ein Treppenlift? Das kostet doch 1000 D! Wer soll denn das bezahlen? Und da komme ich mir ja wie eine Schwerbehinderte vor. Und nun? Ich verbrachte Wochen damit, mir geeignete Wohnungen anzugucken. Aber Mutter lehnte alles ab. Wie wär's mit einem Hotel? Ein Hotel? Ihr seid wohl verrückt! Das Deutsche Haus lag 10 Kilometer von Harburg entfernt und erinnerte mich in mancher Hinsicht an das Berghotel in Kubricks Shining. Nie sah man eine Menschenseele in den langen Fluren. Einmal habe ich heimlich in ein paar andere Zimmer geguckt. Alle leer. Einmal die Woche besuchte ich Mutter und dann gingen wir in die stets menschenleere Gaststube und nahmen das Stammessen ein. Viel zu viel und viel zu fett. Mutters Erlebnisdichte war gering und dementsprechend hatte sie auch nicht viel zu erzählen. Ich langweilte mich zu Tode. Dann entdeckte ich etwas versteckt neben dem WC, ein Merkur Disc 2, mein Lieblingsautomat. Während des ganzen Essens freute ich mich auf die 15-minütige Auszeit. Du, ich muss mal eben aufs Klo. Aber mach nicht so lange. Nee. Das hat aber wieder gedauert. Stimmt was mit deiner Verdauung, nicht? Nein, irgendwas stimmt da nicht. Dann musst du mal zum Arzt gehen. Wie geht es denn eigentlich dir und deiner Musik? Spielst du immer noch bei den Tiffany's? Nicht die Tiffany's, einfach nur Tiffany's. Ja, natürlich, das weißt du doch. Hast du bald mal einen Plattenvertrag? Die Situation ist im Moment gerade ganz schwierig, aber ich schaff das schon. Seriöser Produzent sucht gut aussehende Sängerin unter 25 für internationale Popsongs. Gute Kontakte zu Schallplattenfirmen vorhanden. Schreckschrauben, richtige Schreckschrauben. Und singen konnte auch keine, mit einer Ausnahme, Anja. Sie war gerade mal 18, trällerte so schön wie ein kleines Vögelchen und war wunderhübsch. Außerdem schien sie sich weder an meinen Pickeln noch an dem wenig vielversprechenden Eindruck meines Homestudios zu stören. Natürlich hätte ich mich niemals getraut, einen Annäherungsversuch zu machen. Uns trennten Lichtjahre. Tell me the secrets you keep when you're driving me home tonight. You got to give me your chance when you're driving me home. Anja, Anja, Anja. We are walking on the moonlight and we're skating on the rise. I give you all that you need tonight. Das Galsdorfer Schützenfest, November 1988. Da passierte es. Die Winsener Schützenkönigin nahm Heinz ins Visier. Sie saß mit einer Freundin auf einer Bank, trank Rotwein und lächelte mich an. Hallo. Ich bin Heinz. Kann ich dich zu einem Getränk einladen? Nein, danke. Ich hab noch, aber setz dich doch. Ich setzte mich in fast allen Pausen zu ihr. Sie hieß Susanne, war 24 Jahre alt. Arbeitete beim Finanzamt in Winsen, hatte einen leichten Silberblick und eine schwammige Figur. Also vielleicht... Hatte ich eine Chance. Joanna, geboren um Liebe zu geben. Verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen danach. Joanna, dein Lächeln ist fordernd und flehend, mit dir all die Wege zu gehen, die ein Mann alleine nie findet. Joanna, geboren um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen danach. Aha, aha, Joanna, dein Lächeln ist fordernd und flehend, mit dir all die Wege zu gehen, die ein Mann alleine nie findet. Alleine nie findet. Sag mal, wollen wir uns nicht mal treffen? Klar, wann denn? Ja, vielleicht nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Ich lade dich zum Essen ein. Mittwoch kann ich auch. Holst du mich ab? Zwei-Zimmer-Neubauwohnung am Stadtrand von Winsen. Im Flur eine Parade freundlich grüßender Diddlemaus-Figuren. Im Wohnzimmer ein CD-Ständer in Form des Empire State Buildings. Susanne in Schlabberpulli, Buntfaltenhose und ausgelatschten Schuhen. Überhaupt keine Mühe hatte sie sich gegeben. Typisch Finanzamt. Sie schlug vor, zum Italiener zu gehen. Ambrosco. Ich find's gut, wenn der Wein schön süß ist. Bla bla bla. Der Abend zog sich. Gegen 10 wollte sie los. Mit dem Mut der Verzweiflung versuchte ich, sie vor ihrer Wohnung zu küssen. Das lassen wir mal besser. Also tschüss dann. War ein schöner Abend. Von wegen. Ach ja, das fand ich auch. Ein ätzender Drecksabend war das gewesen. Ja, tschüss. Joanna, geboren um Liebe zu geben. Verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen danach. aha, Joanna, dein Lächeln ist fordernd und flehend, mit dir all die Wege zu gehen, die ein Mann alleine nie findet. Eines schönen Tages hatte ich es bis zum späten Nachmittag bereits auf eine beachtliche Zahl von Entsaftungen gebracht, als das Telefon klingelte. Ich war gerade wieder fertig geworden und ging mit noch offenen Hosen zum Apparat. Strunk, guten Tag. Na, hat's Spaß gemacht? Hä, was ist? Wer ist denn da überhaupt? Wenn ich richtig mitgezählt habe, war das heute schon das dritte Mal. Hast du noch gar keine Schwielen an den Händen? Jetzt reicht aber. Was wollen Sie überhaupt? Kanntest du die Stimme? Nein, ich starrte erschrocken durchs Wohnzimmerfenster. Den ganzen Tag melken? Du bist vielleicht eine arme Sau. Ich legte auf und zog in panischer Hast die Vorhänge zu. Sie blieben ab sofort und für immer geschlossen. Silberhochzeit Schlüter 1990. Schützenfest Klein Eilsdorf 1991. Ball der Sports Winsen 1992. Hollenstädter Fasslam 1993. Fohlenschau Barkstedt 1994. Scharbecker Erntefest 1995. Swing time is good time. Good time is better time. Mit Gurki geht's ja nur noch bergab. Die Ansagen mutieren zu einer eigenständigen Irrensprache. Als nächstes ein heißer Song für alle Cola-Rumtrinker, die noch auf einem Bein stehen können. Er stammt von einem Schlagermann, der einst als Schlagerjunge einen anderen Schlagerjungen mit silbernem Beißschutz besungen hat. Der Junge mit der Mundharmonika von Bernd Klüver. Diese Irre muss gestoppt werden. Allerdings. Und jetzt, liebe Freunde, Schmusi-Musi für alle, die noch können. Und die schönste Schmusi-Musi kommt immer noch aus den 70ern von unserer allerliebsten Schmusi-Mutti Susi Quattro. Stumbling in. Stopf ihn rein. Our love is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in. Our love is a flame. Burning within. Now and then firelight will catch us. We're stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these erect thoughts of mine are following you. I've fallen for you. Whatever you do, 'cause baby you've shown me so many things that I never knew. Der tickt doch nicht. Den geht's einfach zu schlecht. Aber bei dem Dünnpfiff, den der ablässt, kann man sich nicht vorstellen, dass es irgendwem auf der Welt schlechter geht. Oh doch, Mutter. Nach 6 Jahren im deutschen Haus stürzte sie auf dem Weg zur Gaststube und brach sich dabei den Oberschenkelhals, da ihre Knochen ganz und gar spröde geworden waren. Weit fortgeschrittene Osteoporose, sogenannte Glasknochen. Meine arme Vogelmutter würde nie wieder gehen können, nicht einmal mit dem doofen Deltarad. Also organisierte ich einen Pflegedienst, Schwester Renate, und besorgte ein Antidekubitus-Bett. Und so zog Mutter im November 1995 wieder bei mir ein. Ja, was ist denn? Komm doch mal. Guck mal, was ich hier saufen muss. Ich schaff das einfach nicht. Schwester Renate ist ein Biest. Aber du weißt doch, dass Trinken wichtig ist, damit du nicht austrocknest. Du musst trinken, auch wenn du keinen Durst hast. Ach, das stimmt doch gar nicht. Oma ist auch fast 90 geworden und sie hat so gut wie nichts getrunken. Ach, ja, die liebe Oma. Ach, Heinz, ich vermisse sie so. Schwester Renate ist ein Teufel. Ich werde mit Essen und Trinken gefoltert. Ach, nun mach mal halblang. Folter ist ja noch mal was ganz anderes. Natürlich ist das Folter. Guck mich doch mal an. wie fett ich geworden bin. Sie war durchsichtig wie ein Gespenst und wog vielleicht noch 40 Kilo. Ich mache uns mal einen Kaffee. Kaffee war das Einzige, was ihr noch Vergnügen bereitete. Das ist gut, mach das mal. Und Schwester Renate ist ein Teufel. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach. Der schmeckt aber wieder gut. Du bist lieb. Du auch. Ach, ich bin gar nicht lieb. Ich war nie eine gute Mutter. Natürlich bist du eine gute Mutter. Was sollte bloß aus Heinz werden? Zum Studieren war es längst zu spät mit 34 Jahren. Eine späte Lehre vielleicht. Oder Umschüler. Grauenhafte Vorstellung. Umschüler Heinz Strunk lässt sich zum EDV-Wirt oder Kältetechniker umschulen. Mir ging es einfach zu dreckig. Tja, und im August 1996 dann die Hochzeitsfeier Menk in Sprötze. Ja, dieser Brautvater. Ah ja, da fällt mir noch einer ein. Kommt ein Neger zum Friseur und sagt, guten Tag, einmal Fasson bitte. Der Friseur fängt an zu schneiden. Schnäppel, schnäppel, wir schauten uns schnäppel, an. Schnäppel. So etwas hatten wir auch noch nicht erlebt. Dass während des Hochzeitsessens Negerwitze gerissen wurden. Plötzlich rutscht ihm die Klinge aus und er schneidet dem Neger versehentlich in die Stirn. Das Blut, das läuft nur so runter, aber der Neger verzieht keine Miene. Ja, da geht's weiter. Schnippel, schnippel, schnippel, schnippel. Er schneidet ein paar Minuten so weiter, bis ihm die Schere wieder ausrutscht. Und er dem Neger in die Backe schneidet. Schnippel, schnippel, schnippel, schnippel. Beide sagen kein Wort. Der Friseur schneidet ein paar Minuten weiter und wieder rutscht ihm die Schere aus. Diesmal schneidet er dem Neger das halbe Ohr ab. Endlich fängt der Neger an zu weinen. Da fragt ihn der Friseur. Na, Heimweh? Ich hatte schon den ganzen Tag Magenprobleme gehabt. Wahrscheinlich psychosomatisch. Ja, bei Typen wie mir ist immer alles psychosomatisch, weiß der Henker. Jedenfalls stellten sich übelriechende Blähungen ein. Ich erleichterte mich im Minutentakt. Hör mal auf jetzt, du Sau! Ich hatte mich in eine regelrechte Pupshysterie hineingesteigert. Unablässig nebelte ich die Bühne ein. Mir war die Kontrolle über meinen Unterleib gänzlich entglitten. Und dann geschah das, was nicht hätte geschehen dürfen. Der Vater des Bräutigams wollte eine Rede halten. Aber seine Stimme trug nicht, also entschloss er sich zu dem verhängnisvollen Schritt und machte sich auf den Weg zur Bühne. Sie können Ihre Rede auch vom Platz halten. Wir reichen Ihnen ein Mikrofon runter. Zu spät. Der Vater des Bräutigams betrat die Bühne und blieb stehen, als hätte ihm jemand eine reingehauen. Sag mal, was macht ihr hier oben eigentlich die ganze Zeit? Der Vater hielt sichtlich angeekelt eine kurze Rede. Als er die Treppe hinunterging, drehte er sich nochmal um. Wisst ihr, was ihr seid? Schweine seid ihr. Schweine! Das hat Konsequenzen, Heinzer. Wir können froh sein, wenn wir heute überhaupt unsere Gage kriegen. Nicht nur mich plagen Verdauungsprobleme. Jens war weiß wie eine Wand und hielt sich nur noch mühsam hinter seiner Keyboardburg aufrecht. Zum Glück verfügte die Bühne über einen separaten Hinterausgang zum Garten. In den Pausen göbelte er in die Hecke, während ich ein paar Meter weiter eine Ladung heißer Luft abließ. Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann. Ganz in Weiß, so gehst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Die Mucke ging überraschenderweise doch noch bis 16:30 und ihr Geld haben sie auch noch bekommen. Wer soll denn das alles saufen? Ich bin doch kein Kamel. Und fressen, fressen, fressen soll ich auch den ganzen Tag. Ich werde mit Essen und Trinken gefoltert. Ach Quatsch. Ich werde zwangsernährt. Wie kommst du denn darauf? Heinz, ich hab den Verdacht, dass man mir nachts Kanülen anlegt, um mich mit einer fetthaltigen Lösung voll zu pumpen. Ich mach uns mal einen Kaffee. Manchmal wurde sie ganz zart und weich. So viel Liebe war noch in ihr und hatte niemals rausgedurft. Ein kleiner, verschrumpelter Engel. Ach, wenn doch Oma noch leben würde, ich vermisse sie so. Ja, ich auch. Ich würde so gerne körperlich und seelisch gesund sein. Meinst du, dass es mir irgendwann noch mal besser geht? Ja, ganz bestimmt. Du bist lieb. Du bist ein guter Sohn. Komm, Heinzer, du musst auch mal einen singen. Keine Sterne in Athen, das wäre doch was für dich. Es half nichts, ich musste ran. Keine Sterne in Athen, stattdessen schnappst du in St. Katharina, er hat den Urlaub nicht gewollt. Sie hat gesagt, er müsse sein, keine Sterne in Athen, stattdessen schnappst du in St. Katharina, Im Publikum hat niemand registriert, dass jetzt auch mal der Saxophonist ein Stück singt. Von wegen. Ach, guck mal. Der Saxophonist singt auch mal ein Stück. Das ist ja eine interessante Abwechslung. Nix. Ewige Nichtbeachtung. Naja, die Halbwertszeit des Titels war begrenzt und ich nach einem Jahr endlich erlöst. Jungs, ich muss euch mal was sagen. Ich steig zum Jahresende aus. Für mich ist Silvester Schicht im Schacht. So eine Scheiße. Jetzt war mir Thorsten zuvor gekommen. Ich ließ mich so richtig hängen. Bei den Mucken stand ich gelangweilt auf der Bühne und blies meinen Kram runter. Alles egal. Ich gähnte laut, popelte oder kratzte mich. Gern auch mal beidhändig. Am Sack und brachte so mein Unwohlsein für alle deutlich sichtbar zum Ausdruck. Was ist denn mit eurem Saxophonisten los? Der hat wohl gar keinen Bock. Hm? Der hat Liebeskummer. Aha. Und ist sein Hemd immer so dreckig? Meine letzte Mucke mit Tiffany's war am August 1997. Hier, Heinzer, deine Kohle. Gedankt. Sag mal, wann ist eigentlich der nächste Job? Das weiß ich im Moment auch noch nicht. Ich ruf dich an. Er rief nie wieder an. Tiffany's haben noch 3 Jahre weitergespielt, bevor die Band im November 2000 auseinanderbrach. Jens und Norbert gründeten das Duo Aldente, mit dem sie heute gut im Geschäft sind. Mutter ist ein Jahr darauf gestorben. Als sie spürte, dass sie gehen muss, hat sie noch ungläubig versucht, am Leben festzuhalten. Das sollte wirklich alles gewesen sein. Doch da kam tatsächlich nichts mehr. Das Zwergenhaus habe ich verkauft. Dann habe ich auf die andere Seite der Elbe rübergemacht und mir als erstes eine neue Spielhalle gesucht, natürlich eine aus der Glavis-Dynastie. Mit Tanzmusik habe ich nichts mehr zu tun. Einerseits bin ich froh, nicht mehr 70 Mal im Jahr auf irgendwelchen morschen Bühnen stehen zu müssen. Andererseits hätte ich auch nichts dagegen, ab und an zu mucken. Besonders zu Silvester. Ich war die ganzen Jahre froh, dieses schrecklichste aller Feste nicht selbst gestalten zu müssen. Oft habe ich darüber nachgedacht, ob ich das, was ich in 12 Jahren Tanzmusik erlebt habe, nicht auch in einem halben Jahr hätte durchziehen können. Doch jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und rückblickend glaube ich, dass ich eben diese Zeit gebraucht habe. Tanzmusik war Teil meines Lebens. Dass dieser Abschnitt so trist ausfiel, dafür kann die Tanzmusik nichts. Sie hat nur hervorragend dazu gepasst. Fleisch ist mein Gemüse. Eine Landjugend mit Musik. Von und mit Heinz Strunk. In weiteren Rollen Alter Ego Konstantin Graudus. Mutter Hille Dajes. Gurki Simon Rühag. Sowie Edgar Bessen, Lana Cooper, Klaus Dittmann, Edgar Hoppe, Mario Irek, Peter Kirchberger, Maximilian Pfaff, Claudia Renner, Max Richter, Nikos Vuswukis und Katrin Wichmann. Tiffany's, Lieven Brunkhorst, Martin Engelbach, Uwe Frenzel, Peter Kobs und Heiko Quistorf. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Christian Alpen. Regieassistenz Oliver Metz. Bearbeitung und Regie Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2005. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.